schüttel dein Preisschild, schüttel dein Preisschild. Ich schüttel, was mein Papa mir gegeben hat, Geld. Schüttel dein Preisschild, schüttel dein Preisschild. Wir sitzen beim Abendessen, schweigen uns an, ich frage, was ist los? Wir sind zusammen, doch ich ein einsamer Mann. Nachts unternehmen wir in getrennten Betten, ich hab es satt, ich werde nicht potent verrecken. Jetzt geseh ich von dir ein fick dich Blick, ich stehe auf und haue auf den Tisch, rasier mir eine Glatze, überfahre deine Katze, gehe danach in die Küche und piss auf den Fisch. Ich kassiere Schellen, wir haben uns in verschiedenen Würgegriffen. Ich weiß, ich hab dir früher den Arsch gefickt, aber bitte, wer hat dir ins Gehirn geschissen? Wie, du willst kein Sex, du fährst deine Mutter, weißt du nicht, wer alles mit mir in die Kiste will? Ich fahr bei 180 auf der Autobahn, neben mir her schreit ich an die Mystical. Ich denk an früher, fang zu weinen an. Ich bin kein freier Mann, ich bin ein freier Mann. Nach wie viel Drinks machst du mit mir Ferkelein? Was kostet dein Lächeln, ab wie viel ist es ernst gemeint? Ein teures Essen, romantisch bei Kerzenschein. Ab wie viel Lamborghinis erträgst du mein Herz aus Stein? In den Filterwochen schocken wir die Robin tot. Die schönsten Dinge im Leben sind kostenlos. Du bist voll auf Koks, Wertsachen verschwinden. Ich gebe es dir, um dich an mich zu binden. Meine Bank will, dass ich dir alle abwürge. Ich suche Gott in der Scientology. Kirche fürs Paradies wollen die 100 Euro im Monat. Vielleicht geh ich lieber zu den Zeugen Jehovas. Sie macht Geld, wenn sie ihren Busen massiert. Heimlich hab ich die Webcam in der Dusche montiert. Die Hure meckert über meinen winzigen Schwanz. Ich heule und sie zieht ihre Schwimmflügel an. So verjunkt, dass sie nicht mal ein Kind kriegen kann. Reißt es weit, ihr Eisprung streikt. Geiz ist geil, ich werd nicht mit Texten verhandeln. Ohne Geld muss sie nach meiner Crackpfeife tanzen. Und das mit uns noch eine Zukunft hat. Schockenraut, packen, Bart, Dudel, sag, ich bin ein Geizkragen. Doch ich habe Millionen, liegt in der Line von hier bis zur Bahnhofsmission. Verzieh dich, sag keinem, du kennst mich nicht. Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Sekt und Shampoo, Speck im Schlapphof. Der Lude begrüßt mich nett mit Handkuss. Nach wie viel Drinks machst du mit mir Ferkelein? Was kostet dein Lächeln? Ab wie viel ist es ernst gemeint? Ein teures Essen, romantisch bei Kerzenschein. Ab wie viel Lamborghinis erträgst du mein Herz aus Stein? Schüttel dein Preisschild, schüttel dein Preisschild. Ich schüttel, was mein Papa mir gegeben hat, Geld. Schüttel dein Preisschild, schüttel dein Preisschild. Du bist ein Blutsauger-Mädchen, geschminkt wie ein Clown, denn du kannst leider nicht in ein Spiegel will gucken, schon wieder am Raven auf Fliegen will zuppen, während ich alleine den Liebesfilm gucke, ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Und nach einem halben Glas bin ich vom alten Schlag. Ihr solltet mal sehen, wie ich meine alte Schlag. Die Schlampe switch, das Affenmädchen singt. Die Bullen verfolgen mein Cabriolet, die Glatze weht im Wind. Meine Lady bringt die Kinder ins Bett, wenn ich zur Party muss. Jeden Tag im Hof, bis Hosenladenstoß. Irgendwann kann ich mit Soffen nach Hause, haube sie an uns. Sie begeht fahnenflos, ich mache alles wieder gut mit deinem Candlelight. In aromatische Stimmung im Wiener Wald. Doch ich war noch nie verknallt, höchstens in China Wald. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gewichst. Du hast mich auf Klo mit der Benny erwischt. Nach wie viel Drinks machst du mit mir Ferkelein? Was kostet dein Lächeln? Ab wie viel ist es ernst gemeint? Ein teures Essen, romantisch bei Kerzenschein. Ab wie viel Lamborghinis erträgst du mein Herz aus Stein? Nach wie viel Drinks machst du mit mir Ferkelein? Was kostet dein Lächeln? Ab wie viel ist es ernst gemeint? Ein teures Essen, romantisch bei Kerzenschein. Ab wie viel Lamborghinis erträgst du mein Herz? Schüttel dein Preisschild, schüttel dein Preisschild. Ich schüttel, was mein Papa mir gegeben hat, Geld. Schüttel dein Preisschild, schüttel dein Preisschild.